Kundgabe 2376. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1942. Gottes Liebe sendet Leid, aber auch Hilfe. Die Gott lieben, denen wird alles zum Besten gereichen. Wohl sorget ihr euch um euer tägliches Leben, und ihr lasset sogar eure Seele unbeachtet. Ihr gedenket nur eurer irdischen Sorgen und seid noch wenig davon überzeugt, dass sie ja nur von Gott geschickt sind, auf dass ihr seiner gedenken sollt. Gott sucht eure Liebe zu gewinnen und kommt in Form von Leid und Not selbst zu euch, doch ihr erkennet ihn nicht. Jedes Leid, jede Sorge kann für euch eine Sprosse auf der Leiter nach oben sein, wenn sie eure Gedanken Gott zulenken. Dann gereicht euch alles zum Besten. Ihr überwindet sie mit Leichtigkeit. Ihr habt kein Versagen eurer Kraft zu fürchten. Denn der, der sie euch auferlegte, hilft euch auch tragen, so ihr nur seiner gedenkt, mit einem stillen Bittruf um seine Hilfe und Gnade. Des Menschen Herz ist oft verzagt, wo es froh und heiter sein könnte. Denn niemals ist die Not so groß, dass sie nicht behoben werden könnte mit Gottes Hilfe. Gott meistert alles. Ihm ist alles untertan. Sein Wille regiert. Und also kann er wohl auch dem Menschen das Leid abnehmen, so er es will. Und dass er es will, liegt allein in eurer Hand. So ihr ihm eure Sorgen vortraget und seine Hilfe erbittet, ist er immer dazu bereit, denn er liebt euch und ist für euer Wohl bedacht, um euer geistiges Wohl, das erst dann euer Anteil ist, wenn ihr mit ihm verbunden seid. Und deshalb will er, dass ihr diese Verbindung herstellt, dass ihr im Gebet euch vereinigt mit ihm, dass ihr ihn rufet, auf dass er bei euch sein und verweilen kann. Und so ihr lau werdet und die Gefahr ist, dass ihr seiner vergesset, muss er euch durch Leid und Sorgen wieder zurückführen zu sich, bis ihr nicht mehr ohne ihn sein könnt und euch hingebend seiner Liebe und Fürsorge überlasset. Der Gang auf Erden mit Gott ist um vieles leichter, trotz scheinbaren äußeren Bedrängnissen, denn die göttliche Liebe gibt euch Kraft. Seine Liebe wendet sich denen zu, die ihn im Herzen tragen, deren Gedanken ihn suchen und deren Bitten zu seinem Ohr dringen. Ihnen wird er stets Helfer sein in jeglicher Not. Er wird ihnen in irdischen Nöten und Sorgen beistehen. Und er wird alles zum Heil ihrer Seelen dienen lassen, zum geistigen Fortschritt, der Sinn und Zweck des Erdenlebens ist. Denn seine Liebe sucht unentwegt Gegenliebe zu erwecken. Und wer sich ihm innig zuwendet, der wird von seiner Liebe erfasst. Und was nun auch über den Menschen kommt, es ist sein Wille und dienet ihm nur zu seiner Vollendung. Amen.